Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 159, an Goethe, Jena, den 21. April 1796. Den schönsten Dank für die prompte Übersendung des Cellini. Das Personenverzeichnis von Egmont folgt hier spezifiziert und tituliert zurück. Wir sind gestern recht wohl hier angelangt, aber mit der halben Seele bin ich noch immer in Weimar. Wie gut der dortige Aufenthalt im physischen und moralischen auf mich gewirkt, fühlte ich schon unmittelbar, und es wird sich gewiss in Tat und Wirkung beweisen. Leben Sie recht wohl. Meine Frau empfiehlt sich aufs Beste. Montagabends, noch voll und trunken von der Repräsentation des Egmont, sehen wir uns wieder. SCH. Der Überbringer bringt zugleich einige Kofferstränge, die wir von Ihnen mitgenommen haben.